bist du von uns gegangen. Du warst für uns ein guter Freund. Warum denn so jung? Warum gerade du? Das fragen wir uns immerzu. Du hattest unendlich viele Träume. Die Sonne ging und der Wind drehte sich. Das Schicksal riss dich aus deinem Leben. Du fehlst so sehr, wir vermissen dich. Im Himmel sehen wir uns wieder. Irgendwann sind wir wieder vereint. Du lebst tief in uns immer weiter. Und Tränen werden um dich geweint. Der Abschied von dir ist nicht für die Ewigkeit, denn im Himmel sind wir wieder vereint. Schaust du jetzt gerade auf uns nieder? Denkst zurück an unsere schöne Zeit. Wir hatten zusammen schöne Stunden. Du bist bei uns, die Erinnerung bleibt. Im Himmel sehen wir uns wieder. Dann sind wir wieder vereint. Du lebst tief in uns immer weiter. Und Tränen werden um dich geweint. Der Abschied von dir ist nicht für die Ewigkeit. Denn im Himmel sind wir wieder vereint. Der Abschied von dir ist nicht für die Ewigkeit. Denn im Himmel sind wir wieder vereint.